Ja, ich weiß. Ich werde mal darüber schlafen. Mach das. Auf dem Veranstaltungsgelände war bereits einiges los. Auch Virgil hatte wieder Position hinter dem Stand der Murphys bezogen und die drei Detektive nickten ihm im Vorbeigehen zu. Dann gingen sie Richtung Musikzelt, vor dem die Roadies Lautsprecherboxen aufeinander wuchteten und Scheinwerfer ausrichteten. Plötzlich blieb Peter abrupt stehen und deutete unauffällig auf eine Gruppe von drei Männern. Halt, halt! Redet doch nicht alle durcheinander! Und alle Fragen kann ich sowieso nicht gleichzeitig beantworten. Also, dann fangen wir mal an. Fragen wir der Reihe nach. Ja, Cap. Ja! Ich halte den Kopf nicht aus. Hallo Johnny, ich bin Barbie. Willkommen auf meiner Party. Aber nur, wenn du für uns was singst. Ich bin nicht ausgebracht. Ich hab Johnny soll singen. So. Was sind das denn für dumme Puten? Sie haben keine Lust mehr. Jetzt haben sie Autos und fahren damit in der Gegend herum. Und? Was ist nun mit dem Pony? Ganz einfach. Einige von den 7 Pferden werden verkauft oder weggegeben. Herr Vierbein hat mich gerade vor ein paar Minuten angerufen und mich gefragt, ob ich das Pony haben will. Ist ja irre. Ja, das finde ich auch. Papi hat Herrn Vierbein wohl mal von meiner Pferdebegeisterung erzählt. Und das ist Herrn Vierbein jetzt eingefallen und da hat er sich entschlossen, mir das Pony zu schenken. Ein Geschenk? Ich glaube, es war bestimmt auch wegen des Moorgeländes, auf das Papi verzichtet hat. Das ist ja irre großzügig. Wann holen wir das Pony? Wie heißt es überhaupt? Bitte, doch nicht alle durcheinander. Sag doch schon, wie das Pony heißt. Darf ich auch mal reiten? Und wann holen wir das Pony? Ist es weit? Es gab ja so viel zu fragen und zu besprechen. Was wir brauchen. Wie bitte? Wer braucht was? Nun, ich sollte wohl allmählich die Katze aus dem Sack lassen. Wir sind eine Gruppe von Studenten. Und drehen hier ganz in der Nähe ein paar Filmszenen. Es ist unser erster Film, ein richtiger Kinofilm. Hört sich ja interessant an, aber was haben wir damit zu tun? Wir haben diese Party schon eine ganze Weile im Auge. Das ist euch doch sicher aufgefallen. Wir sind mit dem Geländewagen hier ein paar Mal vorbeigekommen. Ach, das wart ihr? Ja, und der musste uns wohl auffallen. Aber wieso habt ihr uns beobachtet? Beobachtet kann man nicht sagen. Wir sind vorbeigefahren, weil wir Material aus der Stadt zum Drehort geholt haben. Dabei haben wir eure Party gesehen. Ach, und jetzt möchtet ihr mitfeiern? Nein, darum geht es nicht, Barbie. Sondern? Unser Regisseur, Gunnar Art, hat da eine Idee. Er möchte eine große Szene mit euch und dieser Party drehen. Er will unsere Party filmen? Ja, das gefällt ihm. Daran habe ich nicht gedacht, Barbie. Du hast natürlich recht. Er müsste für mehr Licht sorgen. Es wird ja schon dunkel. Und er würde Regieanweisungen geben. Nein, nein, das will er eben nicht. Ihr sollt einfach weiter feiern. Er will nur ein paar Bilder machen. Ich muss erst mit den anderen reden. Es klappt nur, wenn alle einverstanden sind. Was kannst du deinem Regisseur sagen? Das Angebot scheint dich nicht sehr zu beeindrucken. Nein, nicht sehr.